Erster, er brachte mich zum äußeren Tor des Tempels im Osten. Das Tor war zu. Zweiter, Gott sagte, dieses Tor bleibt zu. Niemand darf hier hineingehen. Gott ist hier hineingegangen. Dritter, nur der Fürst darf dort sitzen. Er ist dort vor Gott. Er geht durch die Halle hinein und hinaus. Vierter, er brachte mich zum Nordtor. Ich sah das helle Licht von Gott im Tempel. Ich warf mich auf den Boden. Fünfter, Gott sagte, pass gut auf. Höre genau zu. Ich sage dir die Regeln für den Tempel. Achte auf alle Eingänge und Ausgänge. Sechster, sagt dem Volk Israel, ihr habt schlimme Dinge getan. Das muss jetzt aufhören. Siebter, ihr habt fremde Menschen in meinen Tempel gebracht. Diese Menschen kannten mich nicht. Das hat meinen Tempel schmutzig gemacht. Achter, ihr habt euch nicht selbst um meinen Tempel gekümmert. Ihr habt andere Leute dafür bezahlt. Neunter, Gott sagt, kein Fremder darf in meinen Tempel gehen. Das gilt für alle Fremden in Israel. Zehnter, die Leviten sind von mir weggegangen. Sie haben falschen Göttern gedient. Dafür werden sie jetzt bestraft. Elfter, sie dürfen im Tempel arbeiten. Sie bewachen die Tore. Sie schlachten die Tiere für das Volk. Zwölfter, sie haben dem Volk geholfen, falschen Göttern zu dienen. Das war ein großer Fehler. Deshalb bestrafe ich sie jetzt. Dreizehnter, sie dürfen mir nicht als Priester dienen. Sie dürfen nicht nah an meine heiligen Sachen kommen. Sie tragen ihre Schande. Vierzehnter, ich gebe ihnen einfache Aufgaben im Tempel. Sie müssen dort alles sauber halten und arbeiten. Fünfzehnter, aber die Priester aus der Familie Zadok waren treu. Sie dienten mir, als Israel weggegangen ist. Sie dürfen mir nahe sein. Sechzehnter, sie dürfen in mein Heiligtum gehen. Sie dienen an meinem Tisch. Sie führen meinen Dienst aus. Siebzehnter, wenn sie in den inneren Hof gehen, tragen sie Kleidung aus Leinen. Sie dürfen keine Wolle tragen. Achtzehnter, sie tragen Hüte aus Leinen. Sie tragen Hosen aus Leinen. Sie sollen nicht schwitzen. Neunzehnter, wenn sie zum Volk gehen, ziehen sie die Kleidung aus. Sie lassen die Kleidung im Tempel. Dann ziehen sie andere Kleidung an. Zwanzigster, sie dürfen ihren Kopf nicht ganz kahl rasieren. Sie dürfen die Haare nicht lang wachsen lassen. Sie schneiden die Haare kurz. Einundzwanzigster, die Priester dürfen keinen Wein trinken. Das gilt, wenn sie in den inneren Hof gehen. Zweiundzwanzigster, sie dürfen keine Witwe heiraten. Sie dürfen keine geschiedene Frau heiraten. Sie heiraten nur junge Frauen aus Israel. 23. Sie lehren mein Volk. Sie zeigen den Unterschied zwischen heilig und normal. Sie erklären, was rein und unrein ist. 24. Sie entscheiden bei Streit. Sie folgen meinen Gesetzen. Sie halten meine Feiertage und den Sabbat heilig. 25. Sie dürfen keine Toten berühren. Sonst werden sie unrein. Nur bei nahen Verwandten ist es erlaubt. 26. Wenn ein Priester wieder rein ist, wartet er 7 Tage. 27. Dann geht er wieder in den inneren Hof. Er bringt ein Opfer für seine Sünden. Das sagt Gott. 28. Die Priester bekommen kein Land in Israel. Ich bin ihr Besitz. Ihr sollt ihnen kein Eigentum geben. 29. Sie essen die Opfergaben vom Volk. Alles, was Gott gehört, gehört auch ihnen. 30. Das Beste von der Ernte gehört den Priestern. Auch das beste Mehl gebt ihr ihnen. Dann segnet Gott euer Haus. 31. Die Priester dürfen keine toten Tiere essen. Das gilt für Vögel und für Vieh.